Hörverstehen Teil 3. Sie hören jetzt 5 kurze Texte. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Sie hören diese Ansage nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 56, 60 richtig oder falsch sind. Nummer 56. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Samstag findet auf dem Marktplatz ein internationales Festival statt, bei dem Delikatessen aus verschiedenen Ländern angeboten werden. Die Stände öffnen früh und bieten viele Spezialitäten an, doch der Verkauf endet bereits um 13 Uhr. Danach gibt es keine Speisen mehr, sondern nur noch Musik und Unterhaltungsprogramme für die Besucher. Wer internationale Küche probieren möchte, sollte also rechtzeitig da sein. Das Organisationsteam weist ausdrücklich darauf hin, dass die Verpflegung nicht bis 14 Uhr garantiert ist. Nummer 57. Bitte aufgepasst, liebe Theaterfreunde. Im Stadttheater sind Besucher eingeladen, ihre Mobiltelefone bis zum Beginn der Vorstellung wie gewohnt zu benutzen. Kurz vor Aufführungsbeginn wird im Saal durchgesagt, dass alle Handys ausgeschaltet oder auf lautlos gestellt werden sollen, um die Vorstellung nicht zu stören. Während des gesamten Stücks ist das Telefonieren und die Nutzung elektronischer Geräte untersagt. Vor der Aufführung aber ist das Telefonieren oder Texten im Foyer oder auf den Sitzplätzen ausdrücklich erlaubt. Nummer 58. Radio Bayern Nachricht: Beim diesjährigen Stadtfest wurde entschieden, keine Vorführungen mit Tieren anzubieten. Das Organisationsteam setzt dieses Jahr verstärkt auf nachhaltige Unterhaltung und verzichtet aus Rücksicht auf das Wohl der Tiere auf Shows mit tierischer Beteiligung. Stattdessen erwartet die Besucher ein buntes Familienprogramm mit Musik, Tanz und interaktiven Workshops für Kinder und Erwachsene. Tierliebhaber finden dieses Mal keine Shows, sondern Alternativen ohne Tiere im Programm. Nummer 59. Am Wochenende verwandelt sich das Schloss Mirabell in einen Treffpunkt für Musikliebhaber. Verschiedene Bands und Solokünstler treten dort auf und präsentieren ein breites Repertoire von klassischer bis moderner Musik. Die Konzerte finden am Samstag und Sonntag jeweils ab 18 Uhr im Innenhof statt. Besucher können kostenlos teilnehmen, für Essen und Getränke ist gesorgt. Die Veranstalter laden Familien und Freunde ein, das Musikprogramm im besonderen Ambiente des Schlosses zu genießen. Nummer 60. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Praxis von Frau Dr. Schneider. Leider ist unser Telefon am Samstagabend nicht besetzt. In dringenden medizinischen Fällen wenden Sie sich bitte an den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht nach dem Signalton. Frau Dr. Schneider ist ab Montagmorgen wieder erreichbar. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Ende des dritten Teils.